Hör zu und sing mit. Bist du Linda, heißt du Stella oder heißt du Isabella? Nein, nein, ich heiße Grazia, ja, ich heiße Grazia. Magst du Kino, magst du Zoo, spielst du Schach und Domino? Nein, nein, ich mag Theater, ich spiel gern Theater. Machst du Sport, hörst du Musik, lernst du gern Mathematik? Ja, ja, ich mache Sport, ich mag Musik. Ich lerne gern Mathematik.